Nachricht 5. Typisch Susanne. Mal wieder nicht zu Hause. Ruf mich doch bitte gleich zurück. Es geht um morgen. Ich habe keine Lust, in die Disco zu gehen. Lass uns essen gehen. Beim Italiener bei mir um die Ecke. Was hältst du davon?